Ey, jeder will an jede, jede will an Wahres ran, nicht jede will an jeden, aber das regelt Wahres dann auf jeden. Ey, ich kann zwar keine Tarotkarten lesen, aber weiß, der Beweis sitzt in Weiß. Neben dir am Tresen, du Cocksucker, erzählst, du wärst krasser Top-Hustler. Plasma-Swang vom Laster, dies, das, ja, gute Story, aber hält nicht lang, so als wär sie ne verfickte Karatzer. Mama Platzer, ich latsch überm Beat, so wie Jesus über See Genezareth Wasser. Und ihr pumpt nach Tascha vorm Pascha auf den Zeltplatz. Ich trink beim Late-Checkout Zeltas. Ihr macht Hashtags und euch gefällt was. Ich mach nen Hashtag und was soll ich sagen, aber ey, mir gefällt das. Deshalb Mama Platzer, Motherfucker, du pumpst in deinem Kinderzimmer Scooter, ihr platzt da. Wir ziehen entspannten Herd durch ne Hooker und crashen diesen Beat in den Kopf, sein Toyota Supra. Deshalb mach mal Platzer, das ist Superlative, die herausragende Sprechgesangsmaschine. Jagt ins Mike, ne reime Lawine und im Anschluss wirst du abgezogen wie ne Duschkabine. Ey, im Starksuft geh ich ab wie ein Dobermann aufs Deck. Duft durchlöcher dich in deinem Cargos mit meiner Armbrust am Bahnhof, ohne mit der Wimper zu zucken, bis der Schaffner fragt, ey, was da los? Ich sag gar nichts und kick weiter Flows, fick weiter Hose, du trägst weiter Dog Nose. Bist ein Biter und Toy Writer, willst du Mr. M zu dem OJ am Mike hin? Sag ich, Dicker, träum weiter, der Kingsbitter. Pump mit durchgefistetem Equalizer an der roten Ampel auf die Schille. Grüne Brille und macht trotz Cops neben ihm kein Stück leiser. Klatsch bei der Fahrt einfach so aus Spaß und Boxen auf Weibern Zollstock gegen Arsch oder Kopf. Ey, um oben box den Sound aus dem Herzen durch den Mund ins Mike. Und letztendlich kommt er dann durch die Box ins Freie. Deshalb Mama platzt da, Motherfucker, du pumpst in deinem Kinderzimmer Scooter, ihr platzt da. Wir ziehen entspannten Head durch ne Hooker und crashen diesen Beat wie ne Kogen seinen Toyota Supra. Deshalb Mama Platzer, das ist Superlative, die herausragende Sprechgesangsmaschine. Jagt ins Mike, ne reime Lawine und im Anschluss wirst du abgezogen wie ne Duschkabine. Ey yo, du siehst aus wie Milhouse van Houten und deine Lippe macht auf X bei nen O Augen warm laufen. Das ist die OPI, Mr. M zu dem OJTONE aus der Space wie Obi-Wan K-E-N-O-B-I, gibt sich über'n Flatscreen Mr. T und dreht sich ins OCB. Bisschen grün aus dem Päckchen, aber nicht zu viel, ey, denn heute geht Action. Action heißt für dich höchstens gemütlich Säckchen mit Freunden, was Päuschen, ey. Yo, ich sagte, ich Flown-Style, den keiner hat, wie der Scheiß hat, da brauch ich kein Päuschen, ey. Yo, der baldige Häuptling lässt sich von nichts oder niemanden täuschen, selbst Schlangen sich nicht scheuten, du Mutterficker. Es ist der König der Nordlichter, wer auf deiner School-South-Sicker float als Infinity-Pool. Sticker, Zeit, Mama Platzer, Motherfucker, du pumpst in deinem Kinderzimmer Scooter, Platzer. Wir ziehen entspannten Herd durch ne Hooker und crashen diesen Beat wie ne Kogen seinen Toyota Supra. Deshalb Mama Platzer, das ist Superlative, die herausragende Sprechgesangsmaschine. Jagd ins Mike, ne Reime Lawine und im Anschluss wirst du abgezogen wie ne Duschkabine.